Die Untersuchung zu den langfristigen Folgen kann man noch immer beinahe in einer Hand abzählen. Und das, obwohl wir Antibiotika seit mehr als 50 Jahren nutzen. Der Grund ist die Technik. Die nötigen Geräte für solche Studien sind erst ein paar Jahre alt. Der einzige Effekt, der mittlerweile sicher nachgewiesen ist, ist die Resistenzbildung. Selbst 2 Jahre nach der Einnahme von Antibiotika sitzen im Darm noch üble Bakterien, die ihren Ur-Ur-Ur-Urenkeln vom Krieg erzählen. Sie haben dem Antibiotikum getrotzt und überlebt. Und das aus gutem Grund. Sie entwickelten damals Resistenztechniken, indem sie zum Beispiel kleine Pumpen in ihre Zellwände einbauten. Damit pumpten sie das Antibiotikum aus sich heraus, wie die Feuerwehr das Wasser aus einem überfluteten Keller. Manche Bakterien verkleiden sich, sodass Antibiotika ihre Wände nicht erkennen und damit nicht mehr durchlöchern können. Wieder andere nutzen ihre Fähigkeit, Dinge aufzuspalten. Sie bauen sich Werkzeuge, um auch Antibiotika zerlegen zu können. Das Ding ist, Antibiotika töten selten alle Bakterien. Sie töten gewisse Gemeinschaften, je nachdem, welches Gift sie benutzen. Es gibt immer Bakterien, die überleben oder zu erfahrenen Kämpfern werden. Wird man mal sehr krank, können genau diese Kämpfer Probleme machen. Je mehr Resistenzen sie entwickelt haben, desto schwerer bekommt man sie dann noch mit Antibiotika in den Griff. Jedes Jahr sterben in Europa viele tausend Menschen durch Bakterien, die so viele Resistenzen haben, dass kein Medikament mehr wirkt. Ist das Immunsystem nach einer Operation geschwächt oder sind die resistenten Keime nach langen Antibiotikatherapien in absoluter Überzahl, dann wird es gefährlich. Neue Medikamente werden kaum entwickelt, denn dieser Geschäftsbereich ist schlichtweg kein richtiger Geldbringer für Pharmafirmen. Wer sich aus unnötigen Antibiotika-Darmkriegen raushalten möchte, ist mit diesen 4 Punkten gut beraten. Erstens, nicht unnötig Antibiotika einnehmen. Und wenn man sie mal nehmen muss, bitte lange genug. Deshalb, weil nicht so geschickte Resistenzkämpfer irgendwann aufgeben und platt gemacht werden können. So bleiben am Ende nur die Bakterien übrig, die sowieso übrig geblieben wären. Dem Rest aber hat man wenigstens den Garaus gemacht. Zweitens. Biofleisch. Die Resistenzen sind von Land zu Land unterschiedlich. Schockierend oft stehen sie in engem Zusammenhang mit der Gabe von Antibiotika in der Massentierhaltung. In Ländern wie Indien oder Spanien wird praktisch gar nicht kontrolliert, wie viele Antibiotika die Tiere bekommen. Damit züchten sie riesige Resistenzzoos in den Därmen heran. Dort gibt es dann auch bei Menschen deutlich mehr unbehandelbare Infektionen als in anderen Regionen. In Deutschland haben wir wenigstens Regeln, aber selbst diese sind lächerlich ungenau. So verdienen viele Tierärzte ihr Geld mit semilegalem Antibiotikahandel. Drittens. Obst und Gemüse gut waschen. Das hat auch mit der Tierhaltung zu tun, denn der Kot unserer Tiere wird gerne als Dünger benutzt. Die Gülle kommt aufs Feld. Obst und Gemüse werden in Deutschland nicht auf Antibiotikarückstände getestet. Auf resistente Darmbakterien schon gar nicht. In Milch, bei Eiern und Fleisch werden zumindest bestimmte Grenzwerte kontrolliert. Also lieber einmal zu viel waschen, als einmal zu wenig. Schon geringe Mengen Antibiotika können bei Bakterien Resistenzen fördern. Viertens. Augen auf im Urlaub. Jeder 4. Urlauber bringt hochresistente Keime mit nach Hause. Die meisten verschwinden nach ein paar Monaten wieder. Manche lauern aber auch länger bei uns herum. Besondere Vorsicht ist in bakteriellen Problemländern wie Indien geboten. In Asien und dem Mittleren Osten sollte man sehr auf häufiges Händewaschen achten. Obst und Gemüse gründlich säubern, zur Not mit abgekochtem Wasser. Und Südeuropa ist auch nicht ganz ohne. Cook it, peel it or leave it gilt nicht nur als Schutz vor Durchfall, sondern auch als Schutz vor ungewollten Resistenzsouvenirs für einen selbst und die Familie.